Mein Name ist Paul Cox. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer, hat einmal ein kluger Mann gesagt. Und vielleicht gibt es Leute, die sich danach richten. Ich wünsche Ihnen dazu viel Vergnügen und viel Erfolg. Ich für meinen Teil halte nichts von der Weisheit. Nicht viel jedenfalls. Sonst dürfte ich nämlich Zeit meines Lebens nicht mehr baden. Und stellen Sie sich das einmal vor. Ach, waren Sie eigentlich damals dabei, als ich die Geschichte von Rechtsanwalt Warnings erzählte? Ja? Erinnern Sie sich? Naja, wissen Sie, das war doch die Geschichte von dem erpressten Erpresser, von den abenteuerlichen Irrfahrten eines Taschenmessers und von dem neugierigen Paul Cox, der um ein Haar im Gefängnis gelandet wäre. Wissen Sie noch? Ja. Na, dann erinnern Sie sich vielleicht auch, dass das ganze Schlamassel damals in einem Badezimmer angefangen hat. Aber selbst der kluge Knabe, der das Sprüchlein vom gebrannten Kind ersonnen hat, der würde wohl nicht erwarten, dass ich nun einen großen Bogen um jede Badewanne mache. Und trotzdem, es wäre vielleicht besser gewesen, sich für ein paar Monate an eine Waschschüssel zu gewöhnen. Denn genau beim ersten Bad, nach dem Trara mit Wallings, passierte es. Ich planschte wieder mal in der Wanne herum, freute mich auf meine wohlverdienten Ferien, spielte mit Schwamm und Seife Seeräuber und war überhaupt einigermaßen vorzüglicher Laune. Daylight is coming, be-be-be-be-be. Also wer zum Teufel ist denn... Psst, nein, nein, nicht aufregen, Paul Cox, nicht aufregen. Keine bösen Worte gebrauchen, das muss eine akustische Täuschung gewesen sein. Nachts um 11, da klingelt doch niemand. Also nachts um 11 klingelt scheinbar doch jemand. Na, danke. Ja, Augenblick. Ja, man wird ja wohl doch noch einen Bademantel anziehen dürfen. Na Kinder, jetzt werde ich aber meinen Charme spielen lassen. Oho. Mr. Cox? Ja. Ach, und weil Sie zufällig ein bisschen hübsch sind, da glauben Sie, Sie können hier mitten in der Nacht auftauchen und auf meiner Klingel einen Walzer spielen. Na, immerhin sind Sie doch so hübsch, dass ich Ihnen das nicht weiter übel nehme. Bitte, kommen Sie rein. Sie wollen morgen früh verreisen, Mr. Cox? Ja, ich fahre nach Bournemouth. Möchten Sie mitkommen? Nein. Aber das ist der Grund, warum ich so spät noch zu Ihnen komme. Ich habe eben erst von Ihrer Reise erfahren, deswegen störe ich Sie zu so ungelegener Stunde. Also genau genommen ist die Stunde ja sehr gelegen. Ich meine, nur wäre es netter gewesen, Sie hätten sich vorher angemeldet. Leute in meinem Alter, die bereiten sich auf so charmanten Besuch gerne ein bisschen vor. Mir ist es lieber, Sie sind unvorbereitet. Wirklich? Dann nehmen Sie bitte Platz. Danke. Bitte? Also, was darf es denn sein? Ich nehme an, Sie wissen nicht, wer ich bin. Sonst wissen Sie auch, warum ich komme. Tatsächlich. Ja, dann sind Sie vielleicht so gütig und sagen mir, wer Sie sind. Ich bin Annette Dumont. Nun, Mr. Cox? Nun, Miss Dumont? Ja, ich muss Sie leider enttäuschen. Ich weiß noch immer nicht, was Sie wollen. Die Papiere, die Sie sich von mir, sagen wir, ausgeliehen haben, brachten Ihnen bis jetzt einen Reingewinn von genau 3.300 Pfund. Wie? Über die Papiere reden wir später, aber die 3.300 Pfund möchte ich gerne haben, bevor Sie nach Bournemouth fahren. Ja, also nein, also mein Name ist Paul Cox, verehrtes Fräulein. Sie verwechseln mich bestimmt mit dem Herrn Onassis. Ich verwechsel Sie mit niemandem. Haben Sie das Geld greifbar? Leider nein, ich habe heute meine Milchrechnung bezahlt, wissen Sie? Gut, ich gebe Ihnen 6 Stunden Zeit. Ach, das ist aber reizend von Ihnen, wirklich sehr reizend. Wissen Sie, Ihr skurriler Humor, der gefällt mir, aber sagen Sie mir doch bitte zur Abwechslung einmal im Ernst. Um was für Geld handelt es sich eigentlich? Um Bargeld, Mr. Cox. Ach so, ja. Und lassen Sie es sich gesagt sein. Von skurrilem Humor, wie Sie sich so charmant ausdrücken, ist keineswegs die Rede. Ich bestehe auf sofortige Zahlung und gehe auf keinerlei Handel ein. Also wenn Sie Männerbekanntschaften machen wollen, dann suchen Sie sich einen anderen Trick aus. Und nun rauschen Sie gefälligst ab, ja? Und lassen Sie sich hier nicht so schnell wieder blicken. Den Gefallen tue ich Ihnen gerne. Das nächste Mal komme nicht ich, sondern die Polizei. Sie kennen die Ortschaft Perle? Wieso? 6 Uphill Road. Ein etwas abgelegenes Haus ist es zurzeit unbewohnt. Dort erwartet Sie morgen früh um 6 ein Bote von mir. Falls Sie nicht erscheinen mit dem Geld, werden Sie um 7 verhaftet. Adieu. Eine Sekunde, verehrter Sir. Nicht so hopp, bitte, ja? Lassen Sie mich los. Nein, jetzt interessiert mich die Geschichte auf einmal. Was ist mit Perle? Wer steckt dahinter? Wer schickt sie zu mir? Lassen Sie mich los! Nehmen Sie Hände hoch, Cox, sonst knallt's. Oh, Madame sind mit Leibwache gekommen. Ja, gehen Sie vom Fenster weg, Freundchen, das ist frisch gestrichen. Na, wird bald. Lassen Sie Dame los. Na, bitte. Danke, Mr. Cox. Das ist übrigens Mr. Alphonse Kratschik. Ah, ich bin sehr erfreut. Er wird Sie morgen im Perler erwarten. Er ist bevollmächtigt, das Geld in Empfang zu nehmen. Und die Kosten für eine neue Fensterscheibe können Sie von der Summe abziehen. Adieu. Ja, und nun wäre es wirklich an der Zeit gewesen, an das kluge alte Sprüchlein zu denken. Das Sprüchlein vom gebadeten Kind, das Wasser scheut. Um ehrlich zu sein, ich habe auch dran gedacht, habe aber nicht danach gehandelt. Ja, freilich wäre ich gescheit gewesen, dann hätte ich unverzüglich meine Koffer gepackt und wäre ein bisschen verschwunden. Aber mein alter Fehler. Ich bin so neugierig. Die Geschichte klang interessant, sehr interessant sogar. Und meine Herren, ich kann Ihnen sagen, wenn Sie die Frau gesehen hätten, Sie wären auch neugierig geworden. Sie hätten auch sämtliche Sprüchlein, im Keime erstickt. Wenn sich die Frau auch aufführte wie die böse Stiefmutter aus den gesammelten Werken der Gebrüder Grimm, sah sie doch aus wie Dornröschen in einem amerikanischen Cinemascope-Farbfilm, falls Ihnen das was sagt. Ja, und dann war da noch etwas. Die Adresse in Purley. Ich kannte das unbewohnte Grundstück Uphill Road. Ich kannte es sogar gut. Es gehörte nämlich einer gewissen Elora Crawfield und auf diese Dame war ich nicht besonders gut zu sprechen. Diese kleine Elora hatte einen Charakter wie eine Giftschlange, nur nicht so friedfertig. Und dass das Haus unbewohnt war, wunderte mich keineswegs. Denn das Mädchen Elora hatte sich für ein gutes Dutzend Jahre woanders eingemietet, in einem sauberen, schmucken Frauengefängnis. Und ausgerechnet in ihrem Nest sollte ich den wackeren Scharfschützen treffen. Da steckte mehr dahinter als ein dummer Fastnachtsscherz. Und ich wollte wissen, was dahinter steckte. Ich angelte mir also meinen Freund Richardson mit seinem Taxi und am nächsten Morgen um 5:30 kutschierten wir hinaus nach Purley. Und Sie haben diese Annette Dumont nie vorher gesehen, Mr. Cox? Nie. Ah. Auch kein Geld von ihr gepumpt? Well, Richardson, dann hätte ich sie doch gesehen. Was ist denn los? Warum fahren Sie denn nicht weiter? Also lassen Sie die Finger davon, Mr. Cox. Die Geschichte ist faul. Ach, was soll denn faul daran sein, wenn man fragen darf? Ah, Drohung, Erpressung. Wenn Annette eine Erpresserin ist, dann pilgere ich barfuß nach Tipperary. Sie ist nicht der Typ dafür. Verliebt, Mr. Cox? Ach, Unsinn. Nein, sie ist hart und borstig, aber mutig und offen. Erpresser sind feige und hinterhältig. Nein, nein, die will was ganz anderes. Was? Ja, keine Ahnung, das ist es ja. Ich muss das rauskriegen, vorher habe ich keine Ruhe. Sie werden noch mal an Neugier ersticken. Kennen Sie den Boten, dem Sie das Geld geben sollen? Ja, seit gestern Abend. Kratschik heißt er. Aha. Haben Sie das Geld? Na, wieso denn? Glauben Sie im Ernst, ich hätte für solche Scherze Geld übrig? Ich werde ihm eine Portion Fragen stellen und Kratschik wird antworten. Darauf können Sie Gift nehmen. Lassen Sie es, Mr. Cox. Fahren Sie nach Hause. Je länger ich darüber nachdenke, desto... Tun Sie mir einen Gefallen, Richardson. Ja? Ja, und? Denken Sie nicht so viel. Fahren Sie lieber weiter. Na schön. Ja, da wären wir. Alles dunkel. Der wartet natürlich nicht in der Villa. Der sitzt irgendwo im Garten. Das ist weit sicherer für ihn. Aber wo? In deinem Strauch, im Schatten einer Hausecke. Vielleicht auch in einer Baumkrone, wer weiß. Das ist verdammt unangenehm. Ah, Angst? Ach Quatsch. Los, kommen Sie. Hallo? Hallo? Ist nichts. Oh, sieh einer an. Die Tür ist nur angelehnt. Dann wartet er also doch in der Villa. Das kann eine Falle sein. Warten Sie hier, Richardson, dann passen Sie gut auf. Haben Sie eine Kanone? Nein. Ja, nehmen Sie meine. Und passen auch Sie gut auf. Ja, danke. Bis nachher. Viel Glück. Denn das elende Licht hier. Au! Oh. Oh. Hey. Ah, hier. Hallo? Mr. Kratschik, sind Sie hier? Still ruht der See, die Fischlein schlafen. Ist hier jemand? Oh. Ach, ich dachte, das Haus sei unbewohnt. Die Uhr hat wahrscheinlich das Nachtgespenst aufgezogen. Hallo? Wirtschaft? Donnerwetter. Das Telefon. Ja? Hallo? Wer ist da? Was? Ihr könnt mir alle den Buckel runterrutschen. Hallo? Richardson. Hallo, Richie. Wo sind Sie? Verdammt, ist denn hier alles kaputt? Hey, wo stecken Sie? Machen Sie doch nicht so einen Krach, Mr. Cops. Kommen wir ja schon. Ach, ich hatte Ihnen doch gesagt, Sie sollen hier warten. Da geben Sie Ihre Befehle das nächste Mal Ihrer Putzfrau. Haben Sie den Boten gefunden? Nein. Aber ich. Wo? Hinter dem Haus ist ein Geräteschuppen. Dort liegt er. Tot. Kopfschuss. Das, meine Herrschaften, fand ich sehr bedauerlich. Wirklich. Nicht wegen des ausgemerzten Mr. Kratschik, nein, nein. Also mit dem verband mich ja weiter nichts als eine ziemlich hochentwickelte Antipathie. Aber wegen eines seltsamen Druckes in der Magengegend. Mein Magen merkt es immer zuerst, wenn ein Gewitter im Anzug ist. Und der erste Blitz hatte bereits eingeschlagen. Nur wusste ich nicht, aus welcher Himmelsrichtung. Das heißt, ich wusste überhaupt nichts. Ich stand nur da und machte ein dummes Gesicht. Warum hatte man den biederen Mr. Kratschik außer Kurs gesetzt? Und wer? Wer hatte sich in dem unbewohnten Haus eingenistet, die Türen offen gelassen, die Uhren aufgezogen? Wer hatte mich da telefonisch ausgelacht? Ich stand da mit einem dummen Gesicht und mit Magenschmerzen. Aber eines wusste ich, oder besser, ich fühlte es. Es braute sich noch allerhand zusammen. Unser kleines Abenteuer in Purley war nur die harmlose Vorspeise zu einem gewürzten Dinner mit allen Schikanen, das mir die Zukunft servieren sollte. Und dass mein Gefühl richtig war, wurde mir schon im gleichen Augenblick bestätigt. Da haben wir den Salat. Polizei. Na nu, die haben aber schnell Lunte gerochen. Erstaunlich schnell. Los, weg von hier. Ja, los. Hier, Sergeant. Das dort dürfte der Schuppen sein. Aha. Taschenlampe. Hier bitte. Aha. Aha. Mit dem dürfte es aus sein. Alles unberührt lassen, French. Jawohl, Sergeant. Und schauen Sie zu, dass Sie ein Telefon finden. Wir müssen Scotland Yard benachrichtigen, Mordkommission. Gentlemen, ein Telefon befindet sich in der Villa. Wer sind denn Sie? Sie haben mich wohl nicht bemerkt. Ich stehe schon eine ganze Weile hier. Es ist eben noch dunkel. Ich wollte Sie nicht erschrecken, Sergeant. Wer sind Sie? Mein Name ist Campbell. Alistair Campbell, Angestellter der Wachenschließgesellschaft in Burley. Ich habe die Leiche entdeckt. Ich bin derjenige, der sie alarmiert hat, Gentleman. Ach so. Ja, Mr. Campbell, kommen Sie mal raus hier. Wie lange sind Sie schon hier? 10 Minuten vielleicht. Oder 12. Vielleicht waren es auch 10 Minuten könnte stimmen. Aha. Sagen Sie, Mr. Campbell, ja? Haben Sie in diesen 10 Minuten irgendwelche Leute hier gesehen? Oh ja, 2 Männer. Was? Ja, die Mörder. Hä? Der eine hielt noch eine Pistole in der Hand. Sie sind aber wieder weggefahren. Wann? Vor 2 Minuten, möchte ich sagen. Es könnten natürlich auch 3 Minuten gewesen sein, oder? Wohin? Richtung London. Das ist vielleicht noch zu machen, Sergeant. Nur 2 Minuten Vorsprung. Na, versuchen muss ich es. Mensch, bleiben Sie hier und rufen Sie Scotland Yard an. Sie sollen die Straße nach London sperren lassen. Gut, Sergeant. Achtung, Achtung an die Streifenwagen 60 und 62. Zwei unbekannte Gewaltverbrecher befinden sich auf der Flucht von Purley nach London. Der Typ ihres Wagens ist unbekannt. Es muss sich jedoch um einen Personenwagen handeln, der mit vermutlich überdurchschnittlicher Geschwindigkeit fährt. Streifenwagen 60 und 62 blockieren die Straße und stoppen alle verdächtigen Fahrzeuge. Wo fahren Sie denn hin, Richardson? So kommen wir doch nie nach London. Wir brauchen uns ja nicht unbedingt schnappen zu lassen, Mr. Cox. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wenn die Polizei so prompt auf der Bildfläche erscheint. Sollte mich sehr wundern, wenn die Straße nach London nicht schon längst gesperrt ist. Ja, ja. Und wohin geht die Reise? Nach London Airport. Was sollen wir denn dort? Sie müssen was für Ihre Allgemeinbildung tun, Cox. London Airport ist der modernste Flughafen Europas. Wissen Sie das nicht? Na ja, und? Na, ein bisschen Luftveränderung dürfte Ihnen jetzt ganz gut bekommen. Sie sind gar nicht so dumm, Richie. Ja, sehen Sie. Na, Collins, erkennen Sie das Haus wieder? Donnerwetter, die Villa von der Laura Crawford. Das ist eine tolle Sache, Inspektor. Gesundheit allerdings. Ich bin wirklich gespannt, was hier los ist. Da kommt jemand. Hallo, wo kommen Sie denn her? Von Scotland Yard, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich bin Inspektor Carter. Und Sie? Corporal French, Bezirkspolizei Burley. Wenn ich mich auch gleich vorstellen dürfte. Mein Name ist Alistair Campbell, Angestellter der Wachenschließgesellschaft Burley. Aber das ist doch unmöglich, Inspektor. Ich habe eben erst mit Scotland Yard telefoniert. Sie können ja noch gar nicht hier sein. Hokus pokus. Hitchi, Fidibus. Collins. Sie wissen doch, für Scotland Yard ist nichts unmöglich. Sind Sie allein? Ja, der Sergeant ist den Tätern nachgefahren. Die hatten nur einen Vorsprung von wenigen Minuten. Vielleicht erwischen wir sie noch. Ich habe aber Scotland Yard gebeten, die Straße nach London zu sperren. Sehr gut. Aber wirklich, das kann ich nicht begreifen. In 2 Minuten von London nach Purley? Ein bisschen länger haben wir schon gebraucht. Sagen wir etwa 40 Minuten. Aber... Ist sehr einfach, Corporal. Wir sind schon vor 3/4 Stunden angerufen worden. Entschuldigen Sie, Inspektor Carter. Von wem? Ein Tatzeuge, nehme ich an. Leider hat er seinen Namen nicht genannt. Ich bin der einzige Tatzeuge. Ach, wissen Sie das genau? Ja. Und dann die Zeit. Die Zeit, Herr Inspektor Carter. Es ist jetzt 6.25 Uhr. Vor 3/4 Stunden hat der Mann angerufen, sagten Sie? Ja, um 5.40 Uhr. 5.40 Uhr. Das ist leider ausgeschlossen. Denn der Mord wurde erst 5.55 Uhr verübt. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe den Schuss gehört. Es kann natürlich auch 1 oder 2 Minuten früher gewesen sein, aber 5.40 Uhr? Ausgeschlossen. Sehr merkwürdig, Inspektor, nicht? Mr. Campbell, Ich glaube, wir werden uns noch eingehend unterhalten müssen. Mit dem größten Vergnügen. Ja. Gehen wir erstmal zum Tatort. Wenn ich die Herren führen darf. Der Arzt muss gleich kommen. Vielleicht gelingt es ihm, den genauen Zeitpunkt des Todes zu ermitteln. Jedenfalls steht fest, dass wir 20 vor 6 von dem Mord informiert worden sind. Steht aber auch fest, dass ich 5 vor 6 den Schuss gehört habe. Ja, ja, ja. Ist das hier? Jawohl, Herr Inspektor, in dem Schuppen. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Aha. Wo ist der Tote? Bitte? Ach so, hier ist eine Taschenlampe. Danke. Wo ist der Tote? Hier rechts, Herr Inspektor. Ja, ich habe ihn doch mit eigenen Augen gesehen. Hier lag er und jetzt ist er weg. Verschwunden. Das ist aber sehr komisch. So, finden Sie? Ja. Mr. Campbell. Bitte? Kommen Sie bitte einmal mit. Wie Sie wünschen. Sie wissen mehr, als Sie mir sagen wollen, nicht? Bis jetzt haben Sie mich ja noch gar nichts gefragt, Herr Inspektor. Aber ich werde fragen und ich rate Ihnen, überlegen Sie sich genau, was Sie mir erzählen. Wenn das nämlich nicht Hand und Fuß hat, werde ich Sie festnehmen. Mich? Ja, Sie. Collins! Inspektor? Rufen Sie die Zentrale an. Es müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, die verschwundene Leiche wieder aufzutreiben. Ich verstehe das nicht, Inspektor. Wer kann denn eine Leiche Interesse haben? Der Täter zum Beispiel. Ach so, ja. Wie wollen Sie einen Mord beweisen, wenn Sie keine Leiche haben? Also los, verschwinden Sie, rufen Sie die Zentrale an. Okay, Inspektor. Fast neue Leiche abhanden gekommen. So etwas. So, Mr. Campbell. Und nun zu Ihnen. Bitte? Was haben Sie hier auf dem Grundstück zu suchen? Gar nichts, Herr Inspektor. Hm? Ach. Ich sagte ja schon, ich bin Angestellter der hiesigen Wachenschließgesellschaft. Ich war auf meiner normalen Runde. Da hörte ich den Schuss. Ich ging der Schussrichtung nach und entdeckte den Toten. Das ist alles. Ich habe auch sofort die Polizei verständigt. Telefonisch? Ja. Von wo? Aus der Villa. Wie sind Sie denn in die Villa hineingekommen? Die ist doch unbewohnt, also verriegelt, sollte man annehmen. Ja. Erklären kann ich mir das auch nicht. Aber die Tür war offen. Sie behaupten, den Mörder gesehen zu haben? Nein. Wie? Die Mörder, Inspektor. Es waren zwei Männer. Können Sie sie beschreiben? Nein, es war noch zu dunkel. Sie fragen sicherlich wegen der Identität. Ja, richtig. Zu dumm. Wirklich. Also, wenn ich mich doch nur noch daran erinnern könnte. Woran? An den Namen. Der eine hatte den anderen nämlich mit Namen angeredet und ich... Sie haben den Namen natürlich vergessen. Es war sowas wie Korf oder Colt oder... Woher wissen Sie denn überhaupt, dass die beiden die Täter sind? Weil der eine Pistole in der Hand hatte. Ah, ich dachte, es war dunkel. Das konnte ich sehen. Die Waffe schimmerte im Mondlicht, wissen Sie? Um 6 Uhr früh, wissen Sie... Ihre Angaben sind ein wenig unpräzis, Mr. Campbell. Es tut mir leid. Ich sage, was ich weiß. Und? Weiter? Ja, also als sich der Polizeiwagen näherte, sind die beiden geflohen. In Richtung London? Ja, mit einem Wagen, der vor der Tür stand. Auch das stimmt nicht, Campbell. Der Täter ist hier in der Nähe geblieben. Als Corporal French mit Scotland Yard telefonierte, hat er die Leiche aus dem Schuppen geholt. Und mich würde es nicht wundern, wenn er sie in unmittelbarer Nähe versteckt hätte. Wieso? Mr. Campbell, wo haben Sie sich aufgehalten, als Corporal French mit Scotland Yard telefonierte? Ich? Ich war bei ihm. So? Herr Inspektor? Ja, French, Sie kommen wie gerufen. Wo war Mr. Campbell, als Sie mit Scotland Yard telefonierten? Er stand neben mir. Herr Inspektor, ich habe mich noch ein wenig im Schuppen umgesehen. Hier, diese Quittung habe ich gefunden, zusammengeknüllt in einer Ecke. Zeigen Sie mal her. Ich bestätige hiermit die Summe von 3.300 Pfund von Mr. Paul Cox, London NW3, 16 Henrietta Street, empfangen zu haben. Alphonse Kratschek. Cox. Cox. Das ist der Name, Inspektor Cox. Paul Cox. So, Mr. Cox, das hätten wir geschafft. Ihre Maschine startet in knapp 20 Minuten. Danke, Richie. Ja, Sie müssen sich aber beeilen, dass Sie noch durch die Abfertigung kommen. Ich warte hier, bis die Maschine in der Luft ist. Man kann ja nie wissen. Nochmals, besten Dank. Oh, bitte, bitte. Halt zum Beinbruch. Attention, please. The British European Airways gibt den Abflug ihres Kurses Amsterdam-Hamburg bekannt. Die Passagiere werden gebeten, sich zum Ausgang 10 zu begeben. Thank you. Pass und Flugkarte, bitte. Ja, hier, bitte. Sie fliegen nach Hamburg, Mr. Cox? Ja, wenn es da drauf steht, wird es wohl stimmen. Einen Augenblick, bitte. Mr. Potter? Das ist der Herr. Sie sind Mr. Cox. Wenn Sie erlauben. Und wer sind Sie? Sergeant Potter, Scotland Yard. Ich muss Sie bitten, mich zu begleiten. Darf man fragen, warum? Wegen dringenden Mordverdachtes. Also ich kann nicht gerade sagen, dass ich sehr erfreut bin. Vielleicht sehen wir uns später einmal wieder, Mr. Potter. Jetzt habe ich es leider eilig. Mein Flugzeug startet gleich. Es wird auch ohne Sie starten. Ich muss Sie bitten, mich zu begleiten. Die Fluggäste nach Amsterdam und Hamburg sind zu beeilen. Sie werden am Ausgang C von der Stewardess erwartet. Thank you. Entschuldigen Sie bitte, Fräulein. Ja, bitte. Wo kommen Sie denn her? Aus dem Büro. Ich wollte eine Auskunft haben, aber es ist ja niemand da. Das Personal ist auf dem Flugfeld draußen. Was möchten Sie wissen? Ich bin Taxichauffeur. Mein Fahrgast, der hat noch nicht bezahlt. Könnten Sie ihn vielleicht ausrufen? Er heißt Cox. Ach so, ja, gerne. Attention, please. Ein Mr. Cox wird dringend gebeten, sich am Auskunftsschalter zu melden. Mr. Cox, bitte zum Auskunftsschalter. Danke vielmals, Fräulein. Hier können Sie aber nicht stehen bleiben, Zollvorschriften. Ja, ich gehe zurück ins Büro, aber sagen Sie ihm nicht, dass ich drin warte, sonst zahlt der nie. Sagen Sie ihm, es sei ein Telefonanruf für ihn. Ja, gut. Mein Name ist Paul Cox. Sie haben eine Nachricht für mich? Ja, Mr. Cox, Sie werden am Telefon verlangt. Im Büro der BEA gleich hier links, bitte. Danke, danke. Entschuldigen Sie, Mr. Cox, aber da komme ich doch lieber mit. Ach, wie reizend von Ihnen, Sergeant. Bitte, nach Ihnen, Sergeant. Nach Ihnen, Mr. Cox. Gehen Sie bitte voran. Bitte, auch. Tür zu, Mr. Cox! Abschließen! Was? Richardson, Sie? Ja, los, schnell, dort zum Fenster. Ja. Ein Taxi steht direkt davor. Ach, großartig! Geht es, Mr. Cox? Ja, ich komme. Ach, Sie sind ein Engel, Richie. Steigen Sie ein, Cox, schnell. Aber das ist doch nicht Ihr Ernst, Potter. Doch, Herr Inspektor, leider. Er hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Potter, Sie sind der perfekte Trottel, entschuldigen Sie. Eine tolle Geschichte. Donnerwetter nochmal. Offenbar hat er mit einem Komplizen zusammengearbeitet, einem Taxichauffeur. Denn als ich endlich die Tür aufkriegte, fuhr draußen ein Taxi davon. Ein Taxi? Ja. Ein Taxi? Collins, sagt Ihnen das nichts? Was? Das Taxi. Wieso, Inspektor? Erinnern Sie sich denn nicht an die Affäre Rawlings? Dieser Privatdetektiv, der damals mit Cox zusammen war. Ach, doch, ja, der Thomas Richardson. Aber was soll der mit ihm sein? Wo bleibt der kriminalistische Scharfblick? Ach, natürlich, der gondelte ja immer mit einem Taxi herum. Richtig. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, nicht? Wieder richtig. Suchen Sie seine Adresse heraus und bestellen Sie einen Wagen. Nein, nein, also so dumm waren wir nicht. Dass die sich an Richardson erinnern würden, das hatten wir auch in unserer Rechnung. Von ganz London waren die paar Quadratmeter meiner und Richardsons Wohnung das ungeeignetste Fahrziel. Wir fuhren also zum Roten Löwen in Highgate. Das ist eine Kneipe, die den Vorzug besitzt, ein lauschiges Hinterstübchen zu haben, das nicht jedem hergelaufenen Schnüffler zugänglich ist. Dort saßen wir nun und verrenkten uns das Gehirn, wer wohl die Suppe gekocht hatte, die wir jetzt auslöffeln mussten. Und das war eine Denksportaufgabe, kann ich Ihnen sagen. Eine Denksportaufgabe für Fortgeschrittene. Was wussten wir schon von der ganzen Räubergeschichte? Nur, dass es einen gewissen Alfons Kratschik nicht mehr gab und dass ein gewisser Paul Cox mit dem diesbezüglichen Mordverdacht beehrt wurde. Aus. Alles andere lag im Dunkel. Zum Beispiel, wer den Knaben tatsächlich abgeräumt hatte und warum. Aber zum Teufel, was hatte gerade ich damit zu tun? Wer war die Dame, die mich nach Purley hinausgeschickt hatte? Wofür hatte sie das Geld haben wollen? Ich hatte sie ja nie vorher gesehen, genauso wenig wie den Ermordeten. Wer konnte Interesse an seinem Tod gehabt haben? Denn jeder Mord hat ja sein Motiv, nicht? Wer hatte mit Kratschik in Verbindung gestanden? Wer hatte zum Beispiel die unbewohnte Villa in Purley bewohnt? Wer hatte dort eine Viertelstunde nach dem Mord angerufen? Auf alles keine Antwort. Aber wir mussten das herausbekommen. Wir mussten. Sonst waren wir aufgeschmissen. Wir dachten krampfhaft nach. Ohne Erfolg. Dann tranken wir einen Whisky und dachten noch krampfhafter. Dann noch einen Whisky und wieder die Denkmaschine. Und, naja, so allmählich kamen wir uns vor wie zwei Analphabeten, die ein Kreuzworträtsel lösen sollen. Ein Kreuzworträtsel im Hindu-Dialekt. Prost. Prost. Danke, Dicker. Mir darfst du gleich noch einen bringen. Ja, Paul. Auch noch einen für Mr. Richardson? Mhm. Aha. Ja, worauf wartest du, Dicker? Ihr seid wieder mal in der Klemme, was? So? Wenn du mit Mr. Richardson zusammen bist, dann gibt's doch immer irgendwo Scherben. Du bist ein Schnelldenker. Noch was? Hier, die Zeitung. Mittagsausgabe. Dachte, es interessiert dich vielleicht. In Purley würde heute Morgen jemand umgebracht. Warum soll mich das interessieren? Ach, nur so. Die Leiche, weißt du? Das ist das Komische dabei. Die Leiche ist nämlich kurz nach dem Mord verschwunden. Was? Ja, spurlos verschwunden. Komisch, nicht? Ich lass dir die Zeitung hier. Kann ja sein, dass es dich doch noch interessiert. Du bist grundgütig und nun verschwinde. Übrigens, du kannst ganz ruhig sein. Wenn jemand nach dir fragen sollte, ich hab dich seit der letzten Mondfinsternis nicht mehr gesehen. Bravo, und vergiss den Whisky nicht. Nie. Wir haben eine großartige Presse, Mr. Cox. Riesenschlagzeile. Mysteriöse Verbrechen in Purley. Ah. Leiche verschwindet nach dem Mord. Ach, lesen Sie vor. Wie wir noch kurz vor Redaktionsschluss erfahren, wurde heute beim Morgengrauen auf einem Grundstück in Purley der Gärtner Alphonse Kratschik durch einen Kopfschuss ermordet. Mr. Alistair Campbell, ein Beamter der Wach- und Schließgesellschaft von Purley, vernahm den tödlichen Schuss und war kurz danach am Tatort. Dort bemerkte er zwei Männer, die sich aber aus dem Staube machten, als Alarmglocken das Kommen der vom Zeugen alarmierten Polizei ankündigten. Mhm, damit sind offensichtlich wir gemeint. Ja, zweifellos. Leider konnte Mr. Campbell wegen der noch herrschenden Dunkelheit die Täter nicht erkennen. Völlig rätselhaft ist die Tatsache, dass die Leiche kurz danach verschwunden war. Man vermutet, dass sich die Täter zu dem Grundstück zurückgeschlichen haben und in dem Augenblick die Leiche mitnahmen, als der Polizeibeamte von der Villa aus mit Scotland Yard telefonierte. Und da haben Sie wahrscheinlich recht, nur durften das die wirklichen Täter gewesen sein. Steht noch was drin? Ja, das Übliche. Obwohl mit dem Verschwinden der Leiche auch das Hauptindiz fehlt, glaubt Inspektor Carter von Scotland Yard, genügend Hinweise zur Verfolgung der Schuldigen in Händen zu haben. Er versicherte uns telefonisch, dass er fest überzeugt ist, binnen kurzem den oder die Mörder zu ergreifen. Ja, viel Vergnügen. Hier, zwei Whiskys. Danke, mein Digga. Und? Na, ja? Eben hat die Polizei angerufen, Inspektor Carter. Verflucht. Er rief von Mr. Richardsons Wohnung an. Er wartet dort. Aha. Er wollte wissen, ob du oder Mr. Richardson vielleicht hier eingekehrt wärt. Irgendwie muss er herausbekommen haben, dass du ein alter Stammgast von mir bist. Was hast du ihm gesagt? Die Geschichte von der Mondfinsternis. Aber es kann jetzt Unannehmlichkeiten geben. Verstehe, ja. Dicker. Wir verduften sofort. Durch die Hintertüre, in Ordnung. Bitte. Und alles Gute, Paul. Alles Gute. Also es wird jetzt immer wilder. Wir müssen uns beeilen, Mr. Cox. Aber wohin? Alistair Campbell heißt der Mann. Wieso? Na, der Wach- und Schließt-Bursche. Ich habe es Ihnen noch vorgelesen. Wegen der noch herrschenden Dunkelheit konnte er die Täter nicht erkennen. Ach, Sie meinen ein Besuch beim Onkel Nachtwächter. Ja, das könnte nichts schaden. Du, worauf warten wir noch? Los, Richie, los. Ja, Sie müssen entschuldigen, Gentlemen, dass ich Sie morgen Rock. Aber Sie verstehen, ich bin nachts unterwegs. Nein, wir müssen uns entschuldigen, Mr. Campbell. Bitte, bitte, das macht gar nichts. Ja, was kann ich für Sie tun? Ja, wir kommen von Haders Presseagentur und möchten ein paar Fragen an Sie richten wegen der Mordaffäre Kratschik. Aha. Ja. So, so. Ja, ja. Ja, bitte. Also, Sie kannten den Toten? Oh ja. Also ich bin ein Gartenfreund, verstehen Sie mich? Schön, ja. Ich habe selber einen kleinen Garten hinter dem Haus. Mhm. Und weil Kratschik Gärtner ist, habe ich mir manchmal bei ihm Rat geholt. Ja, und wie das so ist, man kommt ins Gespräch. Naja, was war er denn für ein Mann? Ja, was soll man da sagen? Ganz normaler Mensch, nicht? So, ja. Gebürtiger Ausländer, Pole, soviel ich weiß. Und seit wann lebt er in England? Seit ein paar Jahren. Aha. Hat er irgendetwas Besonderes in diesen Jahren erlebt? Kaum. Was kann ein Gärtner schon erleben? Na ja, eben. Früher, ja, früher war das vielleicht anders. Ja, da hat er nämlich einen anderen Beruf, Schauspieler. Ach, du lieber. Ist viel herumgekommen in der Welt. Naja, wo denn zum Beispiel? Zuerst in Frankreich, in Paris. Was hat er da gemacht? Theater gespielt, natürlich. Ja, das sollte man denken. Ein berühmten Theater. Ah, in Paris gibt es aber viele berühmte Theater. Nein, ich meine das Theater, an dem immer diese Schauerstücke aufgeführt werden. Ja, das Grand Guignol. Ja, so heißt es, glaube ich, ja. Ja, dann ging er nach Amerika ans Varieté. Mit solchen blutrünstigen Tricks, die er in Frankreich gelernt hatte, an diesem Theater da. Ja, das Schmier, ja. Große Karriere gemacht. Die Amerikaner fliegen ja auf so etwas. Aber dann hat er es satt bekommen und ist plötzlich Gärtner geworden. Ach, das ist ja seltsam. In Chicago war das, glaube ich. Ach, deswegen. Dann ist er nach England gekommen und hat gleich die Stellung bei Miss Crawford gekriegt. Dort hat er ein ganz friedliches, normales Leben geführt, ja, bis das passierte, nicht? Ja. Hat er in Miss Crawfields Villa gewohnt? Oh nein, er wohnt in Croydon. Kam immer mit dem Velo herüber. Und wer hat in der Villa gewohnt? Miss Crawford sitzt doch hinter Gittern. Die Villa ist nicht bewohnt. Stimmt nicht. Jemand hat zum Beispiel die Uhren aufgezogen. Ach nein, ja, woher wissen Sie das? Außerdem hat jemand die Telefonrechnungen bezahlt. Das Telefon ist noch angeschlossen. Woher wissen Sie das, Mr.? Es steht ja in der Zeitung. Ja, steht in der Zeitung. Der Polizeibeamte hat von der Villa aus mit Scotland Yard telefoniert. Ach so. Ja, ja. Ah, ja, das stimmt, ja. Ja. Nur Mr. Campbell? Wer wohnte denn in der Villa? Ja, sollte vielleicht doch Mr. Kratschik... Sehen Sie, das Leben ist voller Überraschungen. War Mr. Kratschik verheiratet? Nein, er lebte mit seiner Schwester zusammen. Vera Kratschik. In Croydon? Ja, 16 Park Road. Sagen Sie mal, Mr. Campbell, wie erklären Sie sich denn das Verschwinden der Leiche? Gar nicht. Es ist mir unerklärlich. Ich habe die Mörder selbst wegfahren sehen. Aber vielleicht sind sie ja wiedergekommen und haben die Leiche abgeholt. Wir haben nämlich die Leiche ein paar Minuten allein gelassen, Corporal French und ich. Wir mussten ja mit den Scotland Yard telefonieren. Nicht? Als dann der Inspektor kam... Ja, da war die Leiche verschwunden. Ja, also danke schön, Mr. Campbell. Das heißt, eine Frage noch. Haben Sie wirklich die Täter gesehen? Oh ja, zwei Männer. Einer hatte eine Pistole in der Hand. Ach, würden Sie sie wiedererkennen? Nein, leider nein. Dazu war es zu dunkel. Ja. Nur die Stimmen. Ich habe sie nämlich reden hören. So. Ihre Stimmen zum Beispiel, Gentlemen, haben eine gewisse Ähnlichkeit. Nein. Ja, wirklich. Aber natürlich merkt man den Unterschied, wenn man genau hinhört. Ja, natürlich, wenn man genau hinhört. Ja. Besten Dank, Mr. Campbell. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Haben Sie noch eine Mutter? Ja, wieso? Einen schönen Gruß und sie möchte Ihnen wieder mal die Ohren waschen. Ja, was ist? Ja, wir kommen von Harders Presseagentur und möchten Sie fragen. Sie sind der Sechste. Oh, Verzeihung. Mr. Kratschik hat zwar hier gewohnt, aber in den letzten 4 Tagen ist er nicht mehr nach Hause gekommen. Warum er ermordet wurde, weiß ich nicht. Und wo seine Leiche hingekommen ist, weiß ich auch nicht. Adieu. Augenblick mal, bitte. Sie wollten wir ja gar nicht sprechen, liebe Frau. Sondern? Nein, seine Schwester, Miss Vera Kratschik. Sie ist nicht da, gestern Abend abgereist. Ja, wohin denn? Hat sie denn nicht gesagt. Vielleicht fragen Sie einen Freund von den beiden, Mr. Jumek. Philipp Jumek, Kellner, arbeitet in London in einem Nachtclub. Samovar, glaube ich, heißt die Bude. Ja, danke vielmals. Ja, danke, nette Frau. Tut mir leid, meine Herren, aber Mr. Jumek hat gestern seine Stellung hier aufgegeben. Sie werden ihn auch in seiner Wohnung nicht mehr antreffen. Er ist verreist. Eine dringende Familienangelegenheit, soviel ich weiß. Ja, also besten Dank. Warum fragen Sie, meine Herren? Er ist ein Freund von uns. Ja. Passt Ihnen das nicht? Mir ist das gleichgültig, was für Freunde unsere Kellner haben. Das ist nur wegen der Polizei. Die hat sich nämlich auch schon nach Jumek erkundigt. Ach, wieso? Ehrlich gestanden wollte ich Sie das gerade fragen. Ja, was soll das? Was machen Sie denn da? Schließe die Tür ab. Ich möchte nicht, dass wir gestört werden, verstehen Sie? Also machen Sie sofort die Tür wieder. Augenblick, ich will Ihnen mal was erzählen. Samovar ist ein Nachtclub. Aha. Er unterscheidet sich von anderen Lokalen nur dadurch, dass er nachts geöffnet ist und nicht tagsüber. Das ist logisch. Außerdem sind die Preise etwas höher, weil wir höhere Lizenzgebühren zu zahlen haben. Also erzählen Sie mir keinen Börsenbericht. Ihre Finanzprobleme, die Moment, können... Moment, darf ich Sie um ein etwas Geduld bitten? Ich komme sofort zur Sache. Trotzdem all dem vorhin Gesagten stehen die Nachtlokale nicht in allzu gutem Ruf. Na, was Wunder. Der Polizei, verstehen Sie? Verstehe. Jeder Nachtlokalbesitzer muss also peinlich auf sein Renommee Acht geben. Und das tue ich. Weiter nichts. Samovar passieren keine schiefen Sachen. Dafür sorge ich persönlich. Das intelligent vorgetragen. Und was hat denn das nur mit uns zu tun, wenn ich fragen darf? Das will ich Ihnen gleich erklären. Ach ja, aber ohne Umschweife. Mr. Jomek wurde von der Polizei gesucht, weil er mit einem Mann befreundet war, der heute Morgen ermordet wurde. Mhm. Das scheint Sie gar nicht sonderlich zu verwundern. Ach, ja. Ich hingegen finde es etwas seltsam, dass ausgerechnet heute zwei Freunde von Jomek auftauchen, die ich noch nie hier gesehen habe. Wer sind Sie? Mhm. Ich heiße Richardson. Ja. Ja. Der da? Was heißt der da? Das ist ein Freund von mir. Sind wir da glücklich in Lage, viele Freunde zu besitzen? Ja, natürlich. Mr. Richardson. Wie heißt Ihr Freund? Mein Name ist Smith. Ja, Smith heißt er. Seltener Name. Ach, aber schön. Haben Sie auch so etwas wie einen Ausweis, Mr. Smith? Natürlich. Darf man den vielleicht mal sehen? Aber gerne, hier. Großartig, Mr. Cox. Der liegt mal für eine Weile. So, angenehme Ruhe, Herr Nachtlokalbesitzer. Der Kinnhaken, der war längst fällig. Der Knabe fing schon an, gefährlich zu werden. Ja, eben. Haben Sie den Schlüssel? Der hat ihn in die linke Rocktasche gesteckt. Was? Ja. Warten Sie. Hier ist er. So, los, und jetzt weg von hier. Ja, sonst besudeln wir noch den guten Ruf des Lokals. Vielen Dank, dass Sie uns die Türe geöffnet haben. Sieh da. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Inspektor Carter. Ja, das ist aber eine nette Überraschung. Machen Sie keine Dummheiten, Cox, nehmen Sie lieber die Hände hoch. Collins, untersuchen Sie die Herren nach Waffen. Mit dem größten Vergnügen, Inspektor. Hey. Ja, was macht denn der Mann da auf dem Teppich? Er liegt. Ja, also das ist Mr. Wilkie, wissen Sie, der Besitzer dieses Lokals. Er hat seinen Geist nur vorübergehend auf Urlaub geschickt. Aha. Ja, da keine Angst, Inspektor, der kommt gleich wieder zu sich. Collins, kümmern Sie sich mal nachher um den Mann. Jawohl, Inspektor. Nichts gefunden? Mr. Richardson hat eine Pistole, aber es fehlt keine Patrone im Magazin. Gut. Sie können die Hände wieder runternehmen. Ach, danke, ich habe schon einen Krampf. Ja, Mr. Richardson, Sie haben einen kleinen Fehler gemacht, tut mir leid. Ach. Sie hätten Ihr Taxi nicht vor der Tür stehen lassen sollen. Entschuldigung, Herr Inspektor. Oh, der Nachtwächter. Wenn ich auf einen zweiten Fehler hinweisen dürfte, den wir dann gemacht haben, Sie haben mein Gehör unterschätzt. Ja, ich nehme an, die Herrschaften kennen sich hier schon. Ja, doch. Ich habe Sie leider für dümmer gehalten, Mr. Campbell, mein Kompliment. Ja, auch Nachtwächter beweisen hin und wieder Intelligenz. Sie sagen es, Mr. Mr. Campbells Hilfe, war es uns möglich, Ihre Spur von Pearl über Croydon bis hierher zu verfolgen. Ja, sehr fleißig. Ein gut funktionierender Polizeiapparat ist eine wohltuende Beruhigung für den steuerzahlenden Bürger. Ja, eben. Hier, was denn nun? Ja, ich muss Sie bitten, mich zu begleiten. Darf ich mich vielleicht wirklich anschließen? Nein, danke, Mr. Richardson, aber halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung. Ach, mit dem allergrößten Vergnügen. Also, kommen Sie, Cox. Ja, wir gehen zu Ihnen. Was wollen Sie denn bei mir? Haben Sie Lust auf einen guten Whisky? Na, warten Sie es ab. Ja, Mr. Cox, es ist bedauerlich, dass ich Sie festnehmen musste. Das ist ja nicht das erste Mal, Inspektor. Allmählich gewöhne ich mich daran. Ja, das letzte Mal habe ich mir an Ihnen die Zähne ausgebissen. Aber diesmal ist das ernster. Diesmal sind Sie dran, Cox. Was Sie nicht sagen. Sie sind mit einer Pistole in der Hand am Tatort gesehen worden. An Ihrer Stimme hat Sie der Zeuge Campbell einwandfrei identifiziert. Außerdem haben wir beim Ermordeten eine Quittung über 3.300 Pfund gefunden, die auf Ihren Namen ausgestellt war. Also, dass Sie Kratschik erschossen haben, scheint mir leider außer Zweifel. Ich frage mich nur, warum Sie es getan haben. Und deswegen fahren wir jetzt in Ihre Wohnung. Ich will Ihnen ein Geheimnis verraten, Inspektor. Ich habe Mr. Kratschik nicht erschossen und dafür hatte ich ein sehr gutes Motiv. Ich kannte ihn nämlich gar nicht. Ach, also bleibt es bei der Aussuchung. Dabei wollen wir uns dann gemeinsam bemühen, das Motiv zu ergründen. reizen wir. Hand in Hand, wie zwei Brüderlein. Wir suchen übrigens noch etwas anderes. Die Leiche von Kratschik. Vielleicht versuchen Sie es mal mit einem Zeitungsinserat. Gut erhaltene Leiche entlaufen, hört auf den Namen Alfons. Ich ziehe eine Haussuchung bei Ihnen vor. Da saß ich nun in Carters Dienstwagen und dachte über die Tragik meines Schicksals nach. Das war schon verdammtes Pech. Oh, eine bittere Sache. Ausgerechnet jetzt musste mich der Inspektor schnappen. Gerade jetzt, wo ich eben ein bisschen Morgenluft gewittert hatte, wo ich anfing, ein paar Zusammenhänge zu erkennen. War das nicht ein etwas sehr merkwürdiges Zusammentreffen? Dass in derselben Nacht, in der der Gärtner Kratschik von der Bildfläche abtrat, seine beiden besten Freunde verschwanden? Seine Schwester und dieser Kellner? Ja, jemand hatte sich mächtige Mühe gegeben, die Aufklärung des Verbrechens zu erschweren, hatte die Leiche verschwinden lassen und mit ihr die beiden einzigen Leutchen, die über den Umgang des ehrenwerten Herrn Verstorbenen etwas aussagen konnten. Damit war das Hauptindiz und das Tatmotiv verschleiert, also wie die Witwe eines arabischen Millionärs. Gute Arbeit, nenne ich das. Das musste ein intelligenter Bursche sein, der das eingefädelt hatte. Unglücklicherweise hielt Inspektor Carter gerade mich für einigermaßen intelligent. Ach, ich saß unwiderruflich in der Klemme. Und alles Grübeln brachte mich keinen Schritt weiter. Also hörte ich auf zu denken und überließ mich meinem wenig schönen Schicksal. Und das hatte noch eine saftige Überraschung für mich bereit. Was ist denn da los? Warum steht meine Haustür offen? Sergeant Potter wird sie offen gelassen haben. Sergeant Potter? Ja. Der wartet nämlich schon seit heute früh darauf, dass Sie nach Hause kommen, mit dem Auftrag, Sie zu verhaften. Ach, und damit ich nicht merke, dass er im Hause ist, lässt er die Tür sperrangelweit offen stehen. Oh, das ist gut, das ist sehr gut. Sie haben recht, Cox. So dumm ist selbst Potter nicht. Da der Wetterinspektor, da stimmt doch etwas nicht. Klug beobachtet Collins. Kommen Sie, meine Herren. Sie gehen bitte voran, Cox. Oh, bitte. Meine Güte. Oh. Alle Achtung. Als hätte hier ein Regiment Tornados gewütet. Sieht aber toll aus, meine Wohnung, was? Na, kann man wohl sagen. Ihr Sergeant Potter hat sich offenbar unheimliche Mühe gegeben, die Leiche zu finden. Nein, nein, der hat die Wohnung nicht durchwühlt. Hat er strikte Anweisung, nichts anzurühren. Aber wo steckt er denn? Colin, Sie bleiben bei der Haustür. Cox, kommen Sie mit. Gut. Wo ist das Telefon? Falls es zufällig noch am alten Platz sein sollte, im Nebenzimmer. Hey, hey, hey, hey. Auch alles drunter und drüber. Ja. Wo ist denn der Apparat? Ach, da, unter dem Papierkorb. Scotland Yard. Herr Inspektor Carter, hat Sergeant Potter eine Nachricht für mich hinterlassen? Nein, Herr Inspektor, nichts. Ja, er muss also noch im Haus sein, ja? Ja, danke. Führen Sie mich bitte durchs Haus, Cox. Ja, kommen Sie. Sergeant Potter! Hallo! Sergeant Potter! Sergeant Potter! Da. Hören Sie was? Das kommt von oben. Los, schnell! Potter! Das ist hier. Vorsicht, Cox. Wohin führt die Tür? Zum Estrich. Eröffnen Sie. Langsam. Um Gottes Willen. Potter! Ja, was ist mit Ihnen? Potter! Leben Sie noch? Schnell, Collins, einen Arzt!